Laterne vor dem großen Tor. Dank aller Laternen, wo steht sie noch davor? So wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst geliebt. Schon blickt der Posten, die Blase sagt ein Streich. Es kann ein Tag im Posten, Kamerad, ich komm sogleich. Da sagen wir auf Wiedersehen.